Apostelgeschichte, Kapitel 21. Als es nun geschah, dass wir von ihnen gewandt dahinfuhren, kamen wir stracks laufs gen Kos und am folgenden Tage gen Rhodos und von dannen gen Patara. Und als wir ein Schiff fanden, das nach Phönizien fuhr, traten wir darein und fuhren hin. Als wir aber Zypern ansichtig wurden, ließen wir sie zur linken Hand und schifften nach Syrien und kamen an zu Tyrus, denn daselbst sollte das Schiff die Ware niederlegen. Und als wir Jünger fanden, blieben wir daselbst 7 Tage. Die sagten Paulus durch den Geist, er solle nicht hinauf gen Jerusalem ziehen. Und es geschah, da wir die Tage zugebracht hatten, zogen wir aus und wandelten. Und sie geleiteten uns alle mit Weibern und Kindern bis hinaus vor die Stadt und knieten dort nieder am Ufer und beteten. Und als wir einander gesegnet, traten wir ins Schiff, jene aber wandten sich wieder zu dem ihren. Wir aber vollzogen die Schifffahrt von Tyrus und kamen gen Ptolemais und grüßten die Brüder und blieben einen Tag bei ihnen. Des andern Tages zogen wir aus, die wir um Paulus waren, und kamen gen Caesarea und gingen in das Haus Philippus des Evangelisten, der einer von den 7 war, und blieben bei ihm. Derselbige hatte 4 Töchter, die waren Jungfrauen und weissageten. Und als wir mehr Tage dablieben, reisete herab ein Prophet aus Judäa mit Namen Agabus und kam zu uns. Der nahm den Gürtel des Paulus und band seine Hände und Füße und sprach, »Das saget der Heilige Geist, den Mann, des der Gürtel ist, werden die Juden also binden zu Jerusalem und überantworten in der Heiden Hände. Als wir aber solches höreten, baten wir ihn und die desselbigen Orts waren, dass er nicht hinauf gen Jerusalem zöge. Paulus aber antwortete, »Was machet ihr, dass ihr weinet und brechet mir mein Herz? Denn ich bin bereit, nicht allein mich binden zu lassen, sondern auch zu sterben zu Jerusalem, um des Namens willen des Herrn Jesu.« Da er sich aber nicht überreden ließ, schwiegen wir und sprachen, »Des Herrn Wille geschehe.« Und nach denselbigen Tagen entledigten wir uns und zogen hinauf gen Jerusalem. Es kamen aber mit uns auch etliche Jünger von Caesarea, und führeten uns zu einem mit Namen Nason aus Zypern, der ein alter Jünger war, bei dem wir herbergen sollten. Da wir nun gen Jerusalem kamen, nahmen uns die Brüder gerne auf. Des andern Tages aber ging Paulus mit uns ein zu Jakobus, und kamen die Ältesten alle dahin. Und als er sie gegrüßet hatte, erzählete er eins nach dem andern, was Gott getan hatte unter den Heiden durch sein Amt. Da sie aber höreten, lobeten sie den Herrn und sprachen zu ihm, »Bruder, du siehest, wie viel 1000 Juden sind, die gläubig worden sind, und sind alle Eiferer über dem Gesetz. Sie sind aber berichtet worden wider dich, dass du lehrest von Mose abfallen alle Juden, die unter den Heiden sind, und sagest, sie sollen ihre Kinder nicht beschneiden, auch nicht nach derselbigen Weise wandeln. Was ist's denn nun?« Aller Dinge muß die Menge zusammenkommen, denn es wird vor sie kommen, dass du kommen bist. So tu nun das, was wir dir sagen. Wir haben 4 Männer, die haben ein Gelübde auf sich. Dieselbigen nimm zu dir und lass dich reinigen mit ihnen und wage die Kosten an sie, dass sie ihr Haus bescheren und alle vernehmen, dass nicht sei, wes sie gegen dich berichtet sind, sondern dass du auch einhergehest und haltest das Gesetz. Denn den Gläubigen aus den Heiden haben wir geschrieben und beschlossen, dass sie der keines halten sollen, denn nur sich bewahren vor dem Götzenopfer, vor Blut, vor Ersticktem und vor Hurerei. Da nahm Paulus die Männer zu sich und ließ sich des andern Tages samt ihnen reinigen und ging in den Tempel und ließ sich sehen, wie er aushielte die Tage der Reinigung, bis das für einen jeglichen unter ihnen das Opfer geopfert ward. Als aber die 7 Tage sollten vollendet werden, sahen ihn die Juden aus Asien im Tempel und erregten das ganze Volk, legten die Hände an ihn und schrien, »Ihr Männer von Israel, helft! Dies ist der Mensch, der alle Menschen an allen Enden lehret, wider dies Volk, wider das Gesetz und wider diese Stätte. Auch dazu hat er die Griechen in den Tempel geführet und diese heilige Stätte gemein gemacht. Denn sie hatten mit ihm in der Stadt Trophimus, den Epheser, gesehen, denselbigen meineten sie, Paulus hätte ihn in den Tempel geführet. und die ganze Stadt ward beweget und ward ein Zulauf des Volks. Sie griffen aber Paulus und zogen ihn zum Tempel hinaus, und alsbald wurden die Türen zugeschlossen. Da sie ihn aber töten wollten, kam das Geschrei hinauf vor den obersten Hauptmann der Schar, wie das ganze Jerusalem sich empörete. Der nahm von Stund an die Kriegsknechte und Hauptleute zu sich und lief unter sie. Da sie aber den Hauptmann und die Kriegsknechte sahen, hörten sie auf, Paulus zu schlagen. Als aber der Hauptmann nahe herzukam, nahm er ihn an sich und hieß ihn binden mit zwei Ketten und fragte, wer er wäre und was er getan hätte. Einer aber rief dies, der andere das im Volk. Da er aber nichts Gewisses erfahren konnte um des Getümmels willen, hieß er ihn an das Lager führen. Und als er an die Stufen kam, mussten ihn die Kriegsknechte tragen vor Gewalt des Volks. Denn es folgte viel Volks nach und schrie, weg mit ihm. Als aber Paulus jetzt zum Lager eingeführt ward, sprach er zu dem Hauptmann, darf ich mit dir reden? Er aber sprach, kannst du Griechisch? Bist du nicht der Ägypter, der vor diesen Tagen einen Aufruhr gemacht hat und führtest in die Wüste hinaus 4000 Meuchelmörder? Paulus aber sprach, ich bin ein jüdischer Mann von Tarsus, ein Bürger einer namhaften Stadt in Zilizien. Ich bitte dich, erlaube mir, zu reden zu dem Volk. Als er aber ihm erlaubte, trat Paulus auf die Stufen und winkte dem Volk mit der Hand. Da nun eine große Stille ward, redete er zu ihnen auf Hebräisch und sprach.